Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Erster Mittwoch des Monats, 22 Uhr hier auf den freien Radios Berlin-Brandenburg. Zeit für eine Sonderausgabe von Radioaktiv Berlin am Mikrofon. Begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Immer am ersten Mittwoch des Monats haben wir hier einen speziellen Blick auf Ereignisse, die sich in den normalen Magazinsendungen nicht darstellen lassen. Oder aber wir gucken nochmal zurück auf Ausgaben des vergangenen Monats und schauen, was da an Beiträgen über das Ausstellungsdatum hinaus an Bedeutung hat. Da haben wir euch heute einige Sachen aus dem Juli 2019 herausgesucht. Als erstes ein paar Berliner Themen, und zwar das Register in Friedrichshain. Dokumentiert rassistische, antisemitische, faschistoide Gewalttaten und Übergriffe im Stadtteil. Und was sowas ist und wozu das gut sein kann, das hört ihr hier. Aufgenommen haben wir das Ganze bereits, ich glaube, im Juni auf einem Straßenfest der Fiesta Kreuziger in Friedrichshain. Und das gleichnamige Register Friedrichshain ist auch dort in der Straße, in der Kreuziger Straße, ansässig. Dann haben wir einen Beitrag, der auch schon so circa 2 Wochen alt ist, über das Kneipenkollektiv Syndikat, die gegen ihre Verdrängung, gegen ihren Rausschmiss letztendlich kämpfen. Und da haben sich einige neue Sachen getan. Es gibt ein Gerichtsverfahren, es gibt auch interessante Einschätzungen, wie denn dieses Gerichtsverfahren sich entwickeln könnte. Denn das ist alles gar nicht so ausgemacht, dass die hausbesitzende Briefkastenfirma hier einfach grünes Licht vom Gericht kriegt. Aber das hört ihr gleich hier in der Sendung. Dann schwenken wir über den großen Teich, über den Atlantik, wie wir es ja so oft in dieser Sendung machen. Unser Gastredner oder Beitragskolumnist Mumia Abu-Jamal, selbst seit vielen, vielen Jahrzehnten Gefangener in den USA, hat einige ganz interessante Kolumnen veröffentlicht in den letzten Wochen. Eine davon Anfang Juli über den Mitgefangenen Eddie Africa, der freikam. Dann über seine eigenen Probleme. Er hat aufgrund mangelnder medizinischer Behandlung droht er zu erblinden, was für ihn als Journalist und überhaupt natürlich generell für jeden Menschen eine Horrorvorstellung ist, erblinden zu müssen, ohne dass es medizinisch notwendig wäre, denn er könnte behandelt werden, er wird einfach nicht behandelt. Und dann hat Mumia Abu-Jamal auch noch etwas über die Lebensweisen in den USA nachgedacht. All das heute hier in der Sendung, dazu etwas Radaumusik zusammengestellt von mir, und damit fangen wir gleich mal an nach meiner langen Einleitung hier. Für mich die Platte des vergangenen Monats, Rotting Christ, hört selbst. We'll be right back.

shell. Help us to drown the thunder of the guns with the shrieks of their wounded. Die Hobby-Satanisten von Rotting Christ euch ihre Weisheiten um die Ohren gebrettert haben, wollen wir zurückschauen auf den vergangenen Monat und nochmal sehen, was denn das Kneipenkollektiv Syndikat gerade macht, denn die kämpfen ja recht erfolgreich seit vielen Monaten gegen ihren Rauschmiss. Schon häufig war in dieser Sendung die Rede von dem Syndikat, einem Kneipenkollektiv in Neukölln, was sich schon ziemlich lange jetzt gegen seinen Rausschmiss aus der Weisestraße 56 in Berlin-Neukölln wehrt. Es gibt neue Entwicklungen, es gibt eine Räumungsklage und es gibt auch einen Umgang damit. Es gab verschiedene Proteste in den letzten Wochen, so zum Beispiel vor der Niederlassung von Pierce Global in Deutschland, die befindet sich am Kudamm. Im Berliner Stadtzentrum und dann auch eine sehr gut besuchte Kundgebung direkt vor der Kneipe am selben Tag. Und wir haben sehr, sehr viele Töne dort aufgenommen. Mehr Töne, als man in einer Sendung wahrscheinlich in einem Monat an O-Tönen hier abspielen könnte. Deswegen beschränken wir uns auf einige wenige. Wir haben uns beschäftigt mit der Situation des Syndikats natürlich und wie sie die Sache sehen, mit einer juristischen Einschätzung zu dieser Räumungsklage, die wir zumindest erwähnenswert und überraschend fanden, weil sie etwas abweicht von dem, was viele Leute wahrscheinlich denken werden, über Gewerberecht und Mietverträge und Immobilienkonzerne, die Kleingewerbe rausschmeißen. Und dann haben wir natürlich noch einen ähnlich gelagerten Fall, nämlich den des Kneipenkollektivs Meuterei, hier heute in dem Beitrag mit aufgegriffen, denn die sind in einer ganz ähnlichen Situation wie das Syndikat. Darüber hinaus haben viele andere Menschen natürlich auch Beiträge dort gehalten, die wir vielleicht an anderer Stelle mal bringen werden. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Wir wussten, dass der Tag kommen musste. Nun ist er da. Nach dem anarcha-feministischen Hausprojekt Liebig 34 hat das Syndikat als zweites der akut bedrohten emanzipatorischen Projekte den Termin für die Gerichtsverhandlung bezüglich der Räumungsklage erhalten. Am 29. Oktober soll es nach dem Willen von Pierce Global die richterliche Entscheidung geben, nach der dann irgendwann der erste Räumungsversuch folgt. Aber nach dem Willen von Pierce Global hätten wir auch schon am 31.12. letzten Jahres die Schlüssel übergeben sollen. Ihr Wunsch ist uns offensichtlich nicht Befehl. Syndikat versus Pierce Global. Zwei gehen rein, eine kommt raus. Ihr erinnert euch an Mad Max. Wieso auch? Die letzten Monate seit der Kündigung haben uns in unserer Haltung bestätigt, dass unsere Existenz und der Wunsch unserer Nachbarinnen und Freundinnen nach unserem Verbleib weit mehr wiegt als formale Besitzverhältnisse und Eigentumsinteressen anonymer Briefkastenkonstrukte.

Ein anwesender Rechtsanwalt, der das Syndikat juristisch vertritt, erläuterte die rechtliche Strategie, die die Kneipe verfolgt. Ein paar Worte zum Prozess. Nachdem ich gestern schon als Syndikatsanwalt von der Taz bezeichnet wurde, offenbare ich jetzt die supergeheime Prozessstrategie des Syndikates. Versuche aber erstmal einen Überblick zu verschaffen, was jetzt überhaupt alles ansteht, denn da scheint es ja Unklarheiten zu geben. Also in der Tat ist es so, es ist Räumungsklage erhoben worden, was letztlich bedeuten kann am Ende, dass ein Räumungsurteil dabei herauskommt. Der hervorragende Redebeitrag vor mir hatte einen kleinen Fehler. Es ist nämlich nicht so, dass der Mietvertrag beendet ist, sondern wir sind da anderer Auffassung. Dazu sage ich gleich was. Der Ablauf ist folgendermaßen. Die, so sagen wir das, Gegenseite hat eine Räumungsklage geschrieben, hat da ihre Argumente geliefert. Wir haben eine Klagerwiderung daraufhin geschrieben, haben unsere Argumente gebracht und das Landgericht wird in diesem angekündigten Termin sich das anschauen, was wir da so aufgeschrieben haben. Es kann sein, muss aber nicht, dass an diesem Termin schon ein Räumungsurteil gesprochen wird. In der Regel ist es so, dass die Gerichte sich da nochmal Gedanken darüber machen und das dann zu Papier bringen. Das bedeutet aber auch gleichermaßen nicht, dass sofort mit dem Räumungsurteil dann die Polizei anrückt und hier den Laden platt macht, sondern der Gerichtsvollzieher muss sich ankündigen und der Gerichtsvollzieher bittet dann darum, dass die Räume übergeben werden. Das ist der Ablauf, wenn es ein Räumungsurteil gibt. Unsere Strategie ist aber natürlich, dass es kein Räumungsurteil gibt und zwar mit zwei ganz gewichtigen Argumenten. Das eine ist schon möglicherweise aus einem anderen Verfahren bekannt, nämlich aus der Rigaer Straße, von der Kaderschmiede. Wir bestreiten nämlich die Existenz der Geschäftsführer. Wir bestreiten, dass die Gegenseite ordnungsgemäß bevollmächtigt ist, weil wer nicht existiert, kann nicht bevollmächtigen. Wir bestreiten das alles und zwar sehr umfassend. Wir sagen, wir können da nichts hinzustellen. Es ist eine nicht existente Person, die vielleicht im Grundbuch auftaucht, aber ansonsten lediglich als kleiner Vermerk auf diesem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf diesem Kasten, noch nicht mal Briefkasten, sondern als Aushang existiert. Die Argumentation ist zu sagen, okay, also sozusagen jemand, der nicht existent ist, kann nicht klagen. Die Räumungsklage scheitert schon daran, weil sie gar nicht zulässig ist, weil sie nicht in zulässiger Weise erhoben werden konnte. Das heißt, die Gegenseite muss jetzt erstmal nachweisen, ob sie überhaupt von diesen angeblich existierenden Personen ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. Dass solche Strategie auch zum Erfolg führen kann, hat man ja gesehen in der Rigaer Straße. Da ist das Verfahren genau deswegen gescheitert, weil sie es eben nicht konnten. Und schauen wir mal, ob das hier klappt. Wir bezweifeln das natürlich. Das Gericht hat auch schon was ganz Entscheidendes gemacht, was sehr ungewöhnlich ist. Es hat das persönliche Erscheinen der Geschäftsführer der Gegenseite angeordnet. Also es hat gesagt, die Geschäftsführer, die es angeblich geben soll, von denen wir aber nichts wissen, die sollen doch mal zum Termin kommen und könnten dann vielleicht ihre Existenz damit beweisen. Wenn sie nicht kommen, schauen wir mal, was das Gericht dann dazu sagt. Die zweite, aber ganz entscheidende Prozessstrategie, und deswegen widerspreche ich hier dem Genossen, der gerade gesagt hat, das Mietverhältnis sei beendet, ist eine Überlegung, dass, weil eben, so hat das ja auch schon gesagt, das Gewerbemietrecht kein Kündigungsschutz bietet für GewerbemieterInnen, dass man doch darüber nachdenken könnte, ob nicht die Vorschriften aus dem Wohnraummietrecht analog angewendet werden können. Das ist jetzt sehr juristisch. Es ist so, wenn Dinge nicht geregelt wurden vom Gesetzgeber, die aber geregelt hätten werden müssen und der das offensichtlich übersehen hat, dann kann in analoger Weise Vorschriften angewendet werden, die in diese Lücke, die da aufgetan ist, passen. Bekanntermaßen ist ja so, im Wohnraummietrecht, da kann man nicht so ohne weiteres kündigen, also kann man schon, aber jedenfalls nicht ohne weiteres. Das ist für Vermieter sehr limitiert, wann man kündigen kann, und wir sind der Auffassung, dass das hier auch gelten muss und haben das relativ umfassend dargelegt, wieso es relevant ist für Orte wie dem Syndikat da zu bleiben und wieso die einen speziellen Schutz brauchen und wieso das im bestehenden Gewerbemietrecht eine Lücke gibt, die eben durch Analogie zum Wohnraummietrecht gefüllt werden kann. Im Wohnraummietrecht ist es so, es gibt wenige Kündigungsgründe und die sind hier natürlich alle nicht einschlägig. Und wenn das Gericht mutig ist, weil das ist jetzt nicht total absurd oder so, sondern wenn das Gericht mutig ist, macht es das vielleicht. Und das ist sozusagen die entscheidende Strategie. Das ist auch nichts, was wir uns ausgedacht haben. Ich glaube, vielleicht haben wir es das erste Mal zu Papier gebracht in so einem Räumungsverfahren, aber jedenfalls gibt es schon seit Jahren immer wieder Initiativen zu einem verstärkten Kündigungsschutz für im Gewerbemietrecht. Zuletzt der Bundesrat hat da so eine Entschließung gemacht. Also sozusagen, das ist auf dem Schirm, und wenn das Landgericht mutig ist, dann sagt es, genau so ist es. Die Kündigungsvorschriften aus dem Wohnraummietrecht müssen hier analog angewandt werden, weswegen die Kündigung unwirksam ist, weswegen das Mietverhältnis fortbesteht. Wir sind natürlich sehr überzeugt davon, dass das so sein wird, und werden uns das anhören, was das Gericht dazu zu sagen hat. Aber vielleicht scheitert die ganze Sache ja auch schon daran, dass die Gegenseite nicht in der Lage ist, ihre Prozessvollmacht nachzuweisen und die Klage unzulässig ist, die sie bisher erhoben haben. Das ist es im Prinzip zur Prozessstrategie. Mozart Eat the Rich erfreut sich über 20 Jahre nach seinem Erscheinen erneut ungeheurer Beliebtheit. Nicht nur auf Kundgebungen für das Syndikat, sondern auch ansonsten wieder öfter zu hören in der Stadt dieser Song. Und wahrscheinlich eine praktikable Alternative für dann, wenn uns hier irgendwann der Luft zum Atmen endgültig abgedreht wird. Nichtsdestotrotz kämpfen Leute, nicht nur im Syndikat, sondern auch in einem ganz ähnlich gelagerten Fall in Kreuzberg, das Kneipenkollektiv Meuterei. Und die sind ebenfalls im Augenblick in einer rechtlichen Bredouille. Hört selbst. Mit einer befreundeten Kneipe in Kreuzberg, der Meuterei. Seit dem 1. Juni zählt die Uhr über ihrem Tresen nun, wie viele Tage bereits ohne Mietvertrag weitergemacht wird. 48. Eurem Beispiel folgend wurden die Schlüssel der Kneipe in der Reichenberger Straße nicht abgegeben. Schnelles Geld ist mit dem Verkauf der Meuterei also nicht zu machen. Und der Eigentümer, Goran Nenadic von der Celos Properties GmbH, muss den umständlicheren Weg über die Gerichte nehmen. Kaufverhandlungen mit ihm scheiterten an seinen utopischen Preisvorstellungen von 650.000 Euro und dem scheinheiligen Argument, er selbst mache ja nicht die Preise, sondern der Markt. Dass wir den Markt, der für Verdrängung, Obdachlosigkeit und Zwangsräumung verantwortlich ist, ablehnen, muss eigentlich nicht betont werden. Bei einem Eigentümer, der sich jedoch genau dahinter versteckt, haben wir genau hingeschaut. Und was wir fanden? Eine Kleinstadt in Brandenburg, unweit von Berlin, in der man als Immobilienunternehmen hervorragend den Markt umgehen kann und Steuern sparen kann. Die Kleinstadt heißt Zossen. Und überhaupt, und erhebt den niedrigstmöglichen Gewerbsteuersatz, die Hälfte wie in Berlin. Rund um Zossen, um das Zossener Modell hat sich eine dubiose Geschäftspraxis entwickelt. Auf eBay werden Geschäftsadressen in Zossen angeboten, samt Briefkasten und Telefonservice. An manchen dieser Adressen sind so viele Firmen registriert, dass es schwer vorstellbar ist, dass alle dort auch tatsächlich ein reguläres Büro besitzen. Gemeinsam mit Zwangsräumung verhindern, Leuten vom Syndikat und betroffenen MieterInnen, deren Hauseigentümer ebenfalls Briefkästen in Zossen besitzt, waren wir Anfang Juli also dort. Die Devise, raus aus dem Wohlfühlbezirk Kreuzberg, Steuerparadiese abschaffen und ab nach Brandenburg. Zum Glück hatten wir es damit nicht ganz so weit wie ihr nach London. Wir geben zu, die Meuterei hat euch einiges nachgemacht. Schlüssel nicht abgegeben, Eigentümer besucht, Unterschriften gesammelt, demonstriert, den Kiez mobilisiert. Die Hoffnung besteht, dass die Meuterei es euch in Zukunft gleich tun kann und auch ohne Mietvertrag so lange wie möglich weitermachen wird. Ohne den naiven Glauben daran, dass Gerichtstermine jemals recht sprechen würden, wissen wir, worauf es ankommt. Klarzustellen: Unsere Kneipen bleiben Risikokapital. Daher haben wir ein Tag X Konzept für die Meuterei aufgestellt, das ihr diesmal gerne von uns abklauen dürft. Tag X: Meuterei verteidigen, dezentrales Trinken planen. Jede Räumung hat ihren Preis. Wir tragen unseren Durst auf die Straße. Tag X. Meute wird geräumt. 19.45 Uhr cornern vor der Meute oder vor eurem Loft, vor einer Loft eurer Wahl. Bildet Bezugsgruppen. Ein ganzer Kasten Sterni ist billiger als 20 einzelne. Achtet auf Ankündigungen. Unterstützerinnen. Letzte Woche hat uns die Nachricht erreicht, dass unser Räumungsprozess doch noch dieses Jahr stattfinden wird. Wir hatten gehofft, dass es noch länger dauern wird, aber wir lassen uns dadurch nicht entmutigen, ganz im Gegenteil. Am Tag des Räumungsprozesses, den 29. Oktober um 12 Uhr am Landgericht Berlin im Tegeler Weg 17 bis 21, planen wir ebenfalls zwei Kundgebungen. Eine morgens vor dem Gericht und parallel zum Prozess und eine weitere abends ebenfalls vor dem Syndikat. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben, wenn das alles richtig angemeldet und so weiter ist. Auch bis dahin werden wir nicht untätig bleiben und wie das Kaninchen vor der Schlange verharren, sondern wir werden hoffentlich auch weiter mit eurer Unterstützung weitere Kundgebungen und Demonstrationen organisieren und an ihnen teilnehmen, um damit auf die Situation des Syndikats aufmerksam zu machen, damit Syndikat bleibt. Wir werden es auch weiterhin nicht hinnehmen, dass irgendwelche dahergelaufenen anonymen Investoren darüber bestimmen wollen, wo wir wohnen, arbeiten, leben und trinken wollen und können. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass Berlin so steril wird wie zum Beispiel Paris oder London, wo niemand mehr leben kann und will. Wir wollen eine Stadt, wo die Menschen, die dort leben, bestimmen, wie ihr Kiez aussieht und sich entwickelt. Wir wollen das Recht auf unsere Stadt. Wir wollen die Stadt von unten. Wir wollen nicht, dass Investoren, die unbekannt bleiben wollen, was hier nicht geklappt hat, über unsere Stadt bestimmen und die mehr oder weniger legalen Tricks fast keine Steuern zahlen und damit über uns und unsere Stadt bestimmen. Wir fordern das Recht auf unsere Stadt. Wir fordern von der Politik, dass sie sich endlich um die Belange der Bewohnerinnen kümmert und nicht nur Worthülsen parat hat. Wir zahlen die Steuern und haben sie gewählt, oder auch nicht. Achtet auf Ankündigungen, wir werden in nächster Zeit noch mehr Aktionen planen und ankündigen. Und zu guter Letzt fordern wir, keine Gewinne für Birnen, lieber Gewinne mit Birnen. Machen wir sie zu Marmelade, Kuchen oder besser noch Schnaps. Die Kneipen denen, die drin saufen. Meuterei bleibt, Potze bleibt, Drugstore lebt. Liebig 34 bleibt, ORA 35 bleibt, Syndikat bleibt, wir bleiben alle. Pretend.

Die kanadischen Thresherinnen und Thresher von Mortillery. Hier unverkennbar mit einem Motorhead-Cover, dem Song Shine. Ich hatte es eingangs in der Anmoderation schon gesagt, wir haben heute mehrere Beiträge von Mumia Abu-Jamal. Der nächste erschien Mitte des Monats Juli. Und er ist sehr beklemmend, denn Mumia Abu-Jamal droht zu erblinden. Wie das genau passiert, erzählt er gleich selber. Und ich sage dazu, als Hintergrundinformation ist es absolut unnötig. Er könnte behandelt werden, ja sogar die Gesundheitsfirma in dem Knast sagt, er solle behandelt werden. Es wird lediglich nicht geschafft, von diesen Behörden einen Termin für eine standardgemäße, sehr billige und wirklich oft praktizierte Augenoperation anzusetzen. Und den Rest könnt ihr euch selber denken. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Walking in the dark. For years, it has been difficult for me to write or speak. Vor allem in den letzten Jahren fiel es mir nicht leicht, über mich selbst und meine Situation zu sprechen oder zu schreiben. Die Geschichten anderer Menschen schienen mir interessanter. Bis jetzt. Denn als ich vor ein paar Wochen über den Hauptkorridor des Knastes lief, bemerkte ich, dass ich nicht mehr in der Lage war, auch nur ein einziges Gesicht der Flut von Mitgefangenen, die mir begegneten, scharf zu sehen. Zum ersten Mal begriff ich, wie miserabel mein Sehvermögen geworden war. Zunächst sprach ich mit niemandem darüber. Nicht mit meinen Anwälten und nicht mit meiner Frau Wadia. Ich ließ auch meine Unterstützerinnen und Unterstützer draußen nicht wissen, was los war. Selbst dem Arzt meines Vertrauens, dem New Yorker Internisten Dr. Joseph Harris, sagte ich zunächst nichts. Der Grund dafür war zum einen, dass ich dachte, was können die schon machen? Zum anderen vermeiden es Gefangene generell, anderen Gefangenen von ihren Gebrechen zu erzählen. In dieser Männergesellschaft möchte niemand als schwach gelten. Jedes Mal, wenn ich Steroid-Augentropfen nahm, verschlechterte sich meine Sicht, wurde milchig, so als läge sich ein weißer Schleier über beide Augen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass ich praktisch blind geworden war. Ich konnte keine Zeitung mehr lesen, kein Buch und ich konnte keine Gesichter mehr erkennen. Als ich dann zu einer Untersuchung beim Augenarzt geführt wurde, sagte der Wärter, der mich begleitete, »Verdammt, Jamal, Sie sind ja blind wie ein Maulwurf.« Das war seine spontane Reaktion auf den Sehtest, der ergeben hatte, dass ich keine Buchstaben und Ziffern erkennen konnte, die mir gezeigt wurden. Seit ich die Augentropfen nicht mehr nehme, hat sich der milchige Schleier verflüchtigt, aber ich sehe mittlerweile so schlecht, dass ich unbedingt die Stimmen von Leuten hören muss, um sie wirklich zu erkennen. Wie ein Blinder. Mein Sehvermögen schwindet mehr und mehr. He said this because the test showed I couldn't see anything, letters or fingers. That milkiness has since dissipated as I've stopped using the drops. Yet my vision has become so poor that I've used voices to recognize people, as a blind man does. My vision remains more than poor. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal, in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser, erschienen am Montag, den 8. Juli 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. Und einige Tage zuvor als Radiopodcast von Mumia auf der Internetplattform von prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net.

Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie erschien im Original am 8. Juli 2019 unter dem Titel Holiday Peals and Nightmare Groans auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 15. Juli 2019. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Wir bleiben jetzt nur noch 30 Sekunden, um hier zu sagen, dass die Sendung vorbei ist. Ihr den Podcast in einigen Stunden auf radioaktivberlin.blogsport.de nachhören und natürlich weiterverlinken könnt. Dass Ina Kaas jetzt gleich sich hier mit dem Rocklabor anschließt, wo er wahrscheinlich weitere E-Gitarrenklänge zu hören kriegt, wenn auch wahrscheinlich etwas vielseitiger als das Geprügel, was wir hier machen. Und wer das halt nochmal hören will, schaut auf unserem Blog radioaktivberlin.blogsport.de, findet dort alles weitere zur Sendung. Mein Name ist Markus, ich sage tschüss, bye.